ganzen Tag schau ich TV, denn da gibt es so wunderschöne Frauen. Sie lächeln freundlich, ja jeden Tag, aus meinem Fernsehapparat. Schon früh am Morgen schalte ich hinein, nur wegen den Frauen, die soll's auch anders sein. Sie lächeln freundlich, ja jeden Tag, aus meinem Fernsehapparat. Drum geh ich nicht aus meinem Haus, ich schau TV den ganzen Tag und frag mich an jeder, gehen wir zusammen aus? Sag ich, nee, danke, denn ich hab einen Fernsehapparat. Meine Freunde sagen nur, ich bin, wüssten die nie, was denen so entgeht. Die ganzen Frauen, ja jeden Tag, aus meinem Fernsehapparat. Mein Nachbar ist ein toller Mann, kommt mit drei Frauen und einem Porsche an. Ich sag, was will ich mit dem vielen Geld, wenn mich schreien mag, es gratis unterhält. Drum geh ich nicht aus meinem Haus, ich schau TV den ganzen Tag und frag mich an jeder, gehen wir zusammen aus? Sag ich, nee danke, denn ich hab einen Fernsehapparat. Nee, danke, nee, danke, nee, danke.